Olympia-Weltsender Deutschlandhalle. Ein wilder, erbitterter Kampf. Runge ist jetzt schlapp durch die unerhörte Anstrengung in der ersten und zweiten Runde. Besonders in der zweiten. Der Neger klebt dauernd an ihm, greift dauernd an. Das heißt, Angriff kann man das nicht nennen, denn er schlägt ja fast gar nicht mehr. Aber er kommt immer wieder und klebt am Mann. Runge verfehlt die linke, verfehlt die rechte. Hat in den Hüften keine Kraft mehr. Das Turnier war ihm scheinbar doch zu schwer und der sehr, sehr schwere Kampf gegen Stuart England. Er wartet jetzt auf den rechten Schuss. Er will ihn noch einmal anbringen. Der Argentinier blutet oben an der Stirn, zwischen den Augen. Runge verfehlt einen lang hergeholten Aufwärtshaken. Schwingert viel zu viel in der Luft herum. Er müsste viel konzentrierter arbeiten. Aber das Turnier ist schwer und lang. 6 Tage sind viel für einen Boxer und an jedem Tag einen Kampf. Dazu das Gewicht bringen, morgens das Training. Runge geht jetzt rückwärts, erwischt den Argentinier Lovell wieder mit einem rechten Haken. Arbeitet im Nahkampf mit dem Argentinier herum, der ist ihm da überlegen, aber da hat Runge wieder eine schöne rechte Hand abgeschossen. Läuft jetzt rückwärts, boxt aus dem Rückzug, wieder mit einem Aufwärtshaken, während der Argentinier gar nichts mehr anbringen kann. Wieder greift Lovell an, wieder steht Runge und wartet auf den Angriff und da ist die rechte wieder als Aufwärtshaken. Lovell taumelt, Runge hat wieder 2 schöne Schläge durchgebracht. Und Lovell zieht am Seil Runge nach sich. Beide sind todmüde, wanken im Ring umher. Aber es geht um olympischen Sieg und da wird gekämpft, bis man eben umfällt. Der Ringrichter hat seine Mühe, die beiden Riesen auseinanderzukriegen. Lovell rafft sich noch einmal zum Endspurt zusammen. Wild feuern seine Landsleute den Argentinier an. Und da ist die dritte Runde zu Ende. Da ist der Gong. Und wankend, tief atmend, schweißtriefend gehen sie in ihre Ecke. Das olympische Boxturnier ist zu Ende.